1. Abraham war inzwischen alt und hochbetagt, und Jahwe hat ihn in jeder Hinsicht reichlich gesegnet. 2. Daraufhin sprach Abraham zu seinem ältesten Diener, der für die Verwaltung seines gesamten Besitzes während wörtlich war, lege den Hand unter mein Haft. 3. Du musst mir bei Jahwe, dem Gott des Himmels und der Oder, schworen, dass du für meinen Sohn keine Frau aus den Tochtern der Kananiter wählen wirst, in deren Land ich lebe. 4. Stattdessen sollst du in mein Heimatlanden zu meiner Verwandtschaft reisen, im dort ein Frau für meinen Sohn Isaac zu finden. 5. Der Diener erwidert, was aber, wenn die Frau nicht bereit ist, mir in dieses Land zu folgen. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du einst ausgezogen bist. 6. Abraham entgegnet ihm, hüt dich dafür, meinen Sohn dorthin zurück zu bringen. 7. Jahwe, der Gott des Himmels, der mich aus dem Haus meines Vaters und meinem Heimatland geführt hat und mir zugesichert hat, deinen Nachkommen wird ich dieses Land geben, wird seinen Engel vor dir hersenden, damit du von dort ein Frau für meinen Sohn findest. 8. Sollte die Frau dir jedoch nicht folgen wollen, bist du von diesem Eid befreit, unter keinen Umständen darfst du meinen Sohn jedoch dorthin zurückbringen. 9. Daraufhin legte der Diener seine Hand unter die Haft seines Herrn Abraham und schwor ihm, wie dieser es gefordert hat. 10. Anschließend nahm der Diener sein Kamele seines Herrn Soivers Gedien Wert Volgeschenk mit sich, brach auf und reist nach Mesopotamien, zur Stadt Naas. 11. Wo der Stadt ließ die Kamele in einem Brunnen lagen, das Abend war und die Frauen gewöhnlich herausgekommen, Wasser zu schöpfen. 12. Appetit. Jahwe, Gott meines Herrn Abraham, lass mein Mission hüt erfolgreich sein und erweis meinem Herrn Abraham den Gut. 13. Warend ich hier am Brunnen stehe und die Tochter der Stadtbewohnerinnen herausgekommen, Wasser zu schöpfen. 14. Sollte das Mädchen, zu dem ich sage, nage doch deinen Krug, damit ich trinken kann, antworten, trink, und auch den Kamele word ich tranken, dann soll sie diegenig sein, die du für deinen Diener Isaac bestimmtest. Darin wird ich erkennen, dass du meinem Herrn den Gut erwiesen hast. 15. Kaum hatte sein Gebet beendet, da kam Rebecca, die Tochter Bethuels, des Sohns von Milka und Naa, Abrahams Bruder, mit einem Krug auf der Schulter heraus. 16. Das Mädchen war äußerst schon und ein Jungfrau, die noch keinen Mann gekannt hat, sie stieg zum Brunnen hinab, füllte ihren Krug und kam dann wieder herauf. 17. Der Diener lief entgegen und bat, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. 18. Sie antwortet, trink, Herr, und ließ ihren Krug schnell auf ihr Hand herab, ihm zu trinken zu geben. 19. Nachdem Jenny getrunken hat, sagt sie, Orch für den Kamele word ich Wasser schöpfen, bis sie sich satt getrunken haben. 20. Eilig leert sie ihren Krug in die Trank, lief ernüt zum Brunnen, Wasser zu schöpfen, und schöpfte für sein Kamele. 21. Der Mann beobachtet sie schweigend und wollerustornen, da unbedingt wissen wollte, ob Jahwe sein Reis erfolgreich gemacht hat oder nicht. 22. Nachdem die Kamelia Ren durst gestillt hatten, nahm der Mann einen goldenen Nasenring von einem halben Shekel gewickt und zwei Armbander für ihr Arm, die sein Shekel Gold wogen. 23. Fragte, wessen Tochter bist du? Sag es mir bitte. Gibt es im Haus deines Vaters Platz für uns, dein Nacht zu verbringen? 24. Sie antwortet im ich bin die Tochter Bethuels, des Sohns von Milka und Naa. 25. Sie fügte hinzu, wir haben reichlich Stroh und Futter soe auch genügen Platz zum Übernachten. 26. Daraufhin vernäht sich der Mann und betet Jahwehen. 27. Sagt, gepriesen sei Jahwe, der Gott meines Herrn Abraham, der meinem Herrn sein Guten Trui nicht entzogen hat. Jahwe hat mich direkt zum Haus der Verwandten meines Herrn geführt. 28. Das Mädchen lief nach Hause und berichtet Tira. Mutter, was geschehen war. 29. Rebecca hat einen Bruder namens Laban, der sofort zum Mann am Brunnen hinauslief. 30. als Leben den Ringen die Armbanderen den Armen seiner Schwester Sollenhort, was der Mann agesagt hat, jing zu ihm. Der Mann stand noch immer bei den Kamelen am Brunnen. 31. Sagt, komm herein, du von Jahwe gesegneter. Warum stehst du draußen? 32. Nachdem den Mann ins Haus gebracht hat, sattelte die Kamelie b. Anschließend gab den Kamelen Stroh und Futter und bracht Wasser, damit der Mann und sein Begleiter ihr Fass was chen konnten. 33. Als im Essen fortsetzt Word, klart ich Word nicht essen, bever ich mein Anliegen fortragen habe. Leben antwortet, dann sprich. 34. Began ich bin Abrahams Diener. 35. Jahwe hat meinen Herrn reichlich gesegnet, so dass großen Wohlstand erlangt hat. Besitzt Schaf und Rinder, Silber und Gold, Diener und Dienerinnen, Kamelien und Esel. 36. Sarah, die Frau meines Herrn, gebar im einen Sohn, obwohl sie bereit se alt war. Diesem Sohn hat Abraham seinen gesamten Besitz übergeben. 37. Mein Herr befahl mir und ließ mich schoren, du sollst für meinen Sohn kein Frau aus den Tochten der Kananiter wählen, in deren Land ich lebe. 38. Sondern du sollst zum Haus meines Vaters und zu meiner Verwandtschaft reisen, im dort ein Frau für meinen Sohn zu finden. 39. Ich fragte meinen Herrn, was aber, wenn die Frau mir nicht folgen will. 40. Antwortet mir, Jahwe, indessen gegenwart ich gelebt habe, word seinen Engel mit dir senden und den Reis erfolgreich machen, damit du ein Frau für meinen Sohn aus meiner Verwandtschaft, aus dem Haus meines Vaters, findest. 41. Du bist von meinem Eid befreit, wenn du zu meiner Verwandtschaft riest, falls sie dir die Frau nicht geben, bist du ebenfalls von meinem Eid befreit. 42. Als ich hüt zum Brunnen kam, betit ich, Jahwe, Gott meins Herrn Abraham. Wenn du mein Reis, auf der ich mich befind, erfolgreich machen willst, dann soll, warend ich hier am Brunnen stehen. 43. Das Mädchen, das herauskommt, im Wasser zu schopfen, und zu dem ich sagen word, gib mir doch ein wenig Wasser aus deinem Krug zu trinken. 44. Und das dann antwortet, trink, und auch den Kamelie word ich tranken, sie soll die Frau sein, die Jahwe für den Sohn meins Herrn bestimmt hat. 45. Kaum hat ich diesen Gedanken gefasst, da kam Rebecca mit dem Krug auf der Schulter heraus, stieg zum Brunnen hinab und schopte Wasser. Ich bat sie, gib mir zu trinken. 46. Sie ließ ihren Krug schnell herab und sagt, trink. Und auch den Kamelie word ich tranken. Ich trank, und sie trankte anschließend auch die Kamelie. 47. Daraufhin fragte ich sie, wessen Tochter bist du? Sie antwortet, ich bin die Tochter Bethuels, des Sohns von Nar und Milka. Dann legte ich den Ringen ihres und die Armbänder an ihr Arm. 48. Anschließend vernet ich mich und betit Jahwe in. Ich preis Jahwe, den Gott meins Herrn Abraham, dafür, dass mich auf den richtigen Weg geführt hat, die Tochter des Bruders meins Herrn für seinen Sohn zu finden. 49. Wenn meinem Herrn nun also gut und true erweisen wollt, sagt es mir, wenn nicht, teilt es mir ebenfalls mit, damit ich mich anderswohin wenden kann. 50. Leben und Bethuel antworteten, dies ist von Jahwe bestimmt. Wo können dazu weder Guts noch schlecht sagen. 51. Rebecca state dir zur Verfügung, nimm sie und reise, damit sie die Frau des Sohns deines Herrn word, why Jahwe es gesagt hat. 52. Als Abrahams Diener dies wird hort, vernate sich vor Jahwe bis zur Oder. 53. Anschließend holt der Diener Gold und Silber gegen stand soe gewander Hervea und schenkte sie Rebecca. Irem Bruder und Ira Muttergaber ebenfalls wertvoll Geschenk. 54. Und sein Begleiter Assen und Tranken und Verbrachten Dienak dort. Am nächsten Morgen, nachdem sie aufgestanden waren, sagt lass mich zu meinem Herrn zu Rückkehren. 55, Bruder und Ihr Mutter erwiderten, Lass. Das Mädchen doch noch einig tage, wie legt zen, bei uns bleiben, dann kann sie gehen. 56, entgegnet ihnen, haltet mich nicht auf. Jawe hat mein Reis erfolgreich gemacht, daher entlass mich nun, damit ich zu meinem Herrn zu rückkehren kann. 57, sie sagten, wir wollen das Mädchen rufen und sie selbst befragen. 58, daraufhin riefen sie Rebecca und fragten sie, willst du mit diesem Mann reisen? Sie antwortet, ja, ich will. 59, so ließen sie ihr Schwester Rebecca mit ihrer Ami und Abrahams Diener samt seinen Luten ziehen. 60, sie segneten Rebecca und sprachen zu o Schwester. Mogest du zu Tausenden und Abertausenden wer den und mogen den nach kommen die Tor ihre Feinde eroben. 61. Daraufhin brachen Rebecca und ihr Dienerinnen auf, setzten sich auf die Kamele und folgten dem Mann. Der Diener nahm Rebecca mit und reist ab. 62. Isaac war vom Brunnen des Lebendigen gekommen, der mich sieht, den wohnt im Sudland. 63. Einzer Benz, als Isaac auf dem Feldbieten gegangen war, blickte auf und sah Kamele herankommen. 64. Als Rebecca aufschaut, erblickt sie Isaac und sprang sofort vom Kamel. 65. Sie fragte den Diener, Where is dieser Mann, der uns auf dem Feld entgegen kommt? Der Diener antwortet, Das ist mein Herr. Daraufhin nahm sie ihren Schleier und verhalt sich. 66. Anschließend erzählt der Diener Isaac als, was er getten hat. 67. Isaac führte sie in das Zelt seiner Mutter sah, nahm Rebecca zur Frau und gewann sie lieb. Auf dies Weise fand Isaac Trost über den Verlust seiner Mutter.